Würden Sie jetzt den Film starten? Burnout. Dosierst du deine Medikamente auch richtig? Sie haben ein Burnout. Und du nimmst doch nicht ein paar zu viel? Sie wissen doch, was Burnout ist. Ja, schon, von allem zu viel nämlich. Von Arbeit, Ehefrau, Kinder etc. pp. Und das alles mit vielfältigen Konsequenzen. Kurzum, energetischer Stoff für verdammt gute Kinodynamik. Platz 5. Roter Drache von Brett Ratner, 2002. Ob FBI-Agent Will Graham, Edward Norton, sich nach dem fast tödlichen Kampf mit Psychiater-Serienmörder Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, von seinem Job zurückzieht, weil er traumatisiert oder nur, in Anführungsstrichen, ausgebrannt ist, quasi selbst verbrannt von zu viel Mord, Totschlag, Blut und Leichen, das er einmal dahingestellt, aber der stichelnden Aufforderung seines Chefs, wieder einzusteigen. Du weißt doch, worum es hier geht. Und die nächste Serienmordserie aufzuklären, dieser Aufforderung kann sich Will nicht entziehen. Das ist natürlich eine wohlfeile Therapie gegens Burnout im Kino. Platz 4. Silver Linings von David O. Russell, 2012. Ob ich die richtig dosiere? Natürlich mache ich das. Seine Pillen sind gemeint. Na gut. Pat, der seine Frau beim Fremdgehen überraschte, deswegen in der Psychiatrie landete und nun wieder bei den Eltern eingezogen ist, diesen Pat hat wohl zu viel Ehesymbiotisches ausgebrannt. Inhalt der Tanzwettbewerb, an dem Pat alias Bradley Cooper mit Jennifer Lawrence als emotional auf dem Grat wandelnde frische Witwe Tiffany teilnimmt. Platz 3. Nina jedoch. Natalie Portman, die Balletttänzerin. Black Swan von Darren Aronofsky, 2010. Brennt aus wegen zu viel Tanz. Klinisch leidet Nina nicht nur an psychotischen Schüben, sondern auch an Dermatillomanie. Sie kratzt sich mit anderen Worten blutig und halluziniert, weil sie das dämonische Feuer in sich nicht löschen kann. Aber damit wären wir doch bei einer feinen Kinometapher für das Ausbrennen, finde ich jedenfalls. Sie bitten mich also, meinen Film zu kastrieren. Platz 2. Inside Hollywood von Barry Levinson, 2008. Natürlich die Filmbranche, speziell Hollywood, ein Haifischteich. Überleben nur mit Pillen. Die nennen sich Placidil und die nimmt man dreimal am Tag. Damit könntest du zusehen, wie deine alte Mama am helllichten Tag vergewaltigt wird und trotzdem das schöne Wetter genießen. Also all dieser Stress bringt den Regisseur dazu, vollkommen auszurasten, als die Studiochefin das Ende seines neuen Films nicht akzeptieren will. Das ist einfach nicht drin! Klar? Klar! Entschuldige mal, hat er den Final Cut? Nein. Wenn das noch ein paar Mal passiert, dann, ja, dann brennt der Filmkünstler natürlich aus. Um das zu erkennen, muss man kein Psychiater, es reicht, Kinogänger zu sein. Doch nicht nur Regisseure haben es schwer. Sie hatten eine Angstattacke. Eine was? Eine Angstattacke. Panik. Keine Sorge, ich verschreibe Ihnen was dagegen. Hey, sehen Sie mich an. Sehe ich aus wie einer, der in Panik gerät? Bedroht vom Burnout sind auch... Platz 1. Wir wussten das vor. Reine Nervensache von Harold Ramis, 1999. Wir wussten das bis dahin vielleicht nicht. Aber auch der Mafioso hat's nicht leicht, wenn der Dämon des ermordeten Vaters ihm Erektionsprobleme und... Das ist hier nicht als psychoanalytische Kategorie, sondern genregemäß ganz real gemeint, wenn dieser Dämon Schusshemmungen beschert. Paul Vitti alias Robert De Niro, also bei Billy Crystal alias Ben Sobel, seines Zeichens Psychiater. Ich denke, Medikamente könnten helfen. Ich schluck keine Drogen, Drogen schluck ich nicht. Sie wollen also tiefer gehen, an die Wurzel des Problems. Dann brauchen Sie irgendeine Form von Therapie. Allerdings wird der Prozess der Heilung des Mafia-Bosses von seinem Burnout konterkariert von einem... Nun sagen wir, etwas von Vorurteilen getrübten Blick auf die Psychoanalyse und auf Sigmund Freud. Ach, scheiß auf Freud. Seitdem ich von Freud weiß, ich schwöre es Ihnen, habe ich Angst, meine Mutter auch nur anzurufen. Für uns als Beobachter ist klar, Paul Vitti wird noch einen langen Weg zurücklegen müssen. Deswegen gab es nach Reine Nervensache, 3 Jahre später, 2002, Reine Nervensache Teil 2. Wirkliche Heilung braucht eben seine Zeit. Aber positiv denkend wollen wir hier am Ende all dem dunklen psychodepressiven Kram ein wohlfeiles Chaka entgegensetzen. Kann ich mal einer sagen, hey, seien wir optimistisch, lass die Geschichte doch gut ausgehen?